Zum Tag der Sonne fand jüngst in der bulgarischen Hauptstadt Sofia eine Bücherfoto- und Kunstgewerbeausstellung der TV Jaka statt. An der Stirnseite der Ausstellungshalle hingen die Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Zu sehen waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Bücher und Fotos über Südkorea, das mit der Macht der selbstständigen Entwicklung einen großen Sprung macht, und auch die kunstgewerblichen Handarbeiten, die von Klugheit und Begabung der Koreaner zeugen. An der Eröffnungsfeier der Ausstellung nahmen teil die Persönlichkeiten verschiedener Parteien, Organisationen und Institutionen und die Massen Bulgariens, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TV Jaka in diesem Land und seine Mitarbeiter.